بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم الله سبحانه وتعالى مسبم هاتسين الله زيجن هايل من هاتسكايت طرف den Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad صلى الله عليه وسلم Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir sind gestern stehen geblieben bei der Kafara, immer noch für den Geschlechtsverkehr am Tag von Ramadan. Und wir sind jetzt, wir haben gesprochen über den ersten Fall, man muss dass man einen Sklaven befreien muss. Und wenn man das nicht kann, dann geht man über zu 2 Monaten hintereinander fasten. Und jetzt kommen wir zum dritten Teil des Hadithes von Abu Huraira radiallahu anhu. Und zwar, wenn man auch nicht 2 Monate hintereinander fasten kann, dann geht man über zum Speisen von 60 Armen. Eine Person, die nicht in der Lage ist, die 2 Monate zu fasten, muss 60 Arme speisen. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn die Person eine Nierenkrankheit hat. Und der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam weist darauf hin, dass es gleichgültig ist, wie viele Tage der Monat Ramadan hat. Das heißt, egal ob der Monat 29 Tage hatte oder 30 Tage hatte, spielt keine Rolle. Man muss ersatzweise für diesen einen Tag 60 arme Menschen speisen. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn die Person eine Nierenkrankheit hat, bei der sie viel trinken muss. Oder wenn sie sich 2 Monate nicht dem Geschlechtsverkehr enthalten könnte, wie aus dem Hadith klar zu entnehmen ist. Die Gelehrten sind unterschiedlicher Ansicht, wenn eine Person starke Bedürfnis hat. Die Mehrheit der Gelehrten sind der Meinung, dass man trotzdem fasten muss. Und dass es keine ausreichende Begründung ist. Warum? Weil man in der Regel Vorkehrungen treffen kann, indem man zum Beispiel woanders hingeht, sodass man eben nicht diese Sünde noch einmal verfällt. Wenn man 60 Arme speist, ist die Frage, wie viel Nahrung bekommt jeder arme Mensch? Die Antwort lautet, jeder arme Mensch erhält 1/4 Sa', was einem Mudd entspricht. Und nochmal zur Erinnerung, ein Mudd ist 2 Hände voll eines durchschnittlich großen Menschen, der seine Hände aneinander hält und weder zu weit öffnet, noch zu weit seine Finger einzieht. Das ist ein Mudd und das ist gleichzeitig das Viertel von einem Sa'. Das bedeutet, 4 mal beide Hände voll ergeben 1 Sa'. Und was muss man jetzt hier jedem einzelnen Menschen geben? Jedem einzelnen armen Menschen 1/4 Sa'. Und das bedeutet, insgesamt sind es 15 Sa', weil man 60 Arme hat und 4 mal 15 ergibt 60. Bei Zakat al-Fitr ist es 1 Sa' pro armen Menschen. Entschuldigung, 1 Sa' pro Person. Das ist was anderes, ja. Weil im ersten Fall, in dem Fall, in dem wir uns jetzt hier gerade befinden, du hast 60 arme Menschen und du gibst jedem von ihm 1/4 Sa'. Du darfst nicht also einem zum Beispiel einen halben Sa' geben und dem anderen weniger oder mehr. Du musst jedem 1/4 Sa' geben und dann das musst du 60 Mal machen. Aber im Falle von Zakat al-Fitr ist es umgekehrt. Wird gerechnet pro Person, die es hergeben muss. Jede Person, die hergeben muss, muss einen ganzen Sa' hergeben. Und diesen ganzen Sa' die kann sie verteilen auf mehrere, aber sie kann auch einer einzelnen armen Person viele Sa' geben. Spielt dann keine Rolle. طيب. 1/4 Sa' deshalb, weil der Sack, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Überlieferung einem armen Menschen gegeben hat, beinhaltete 15 Sa'. Sollte man sich dies nicht leisten können, und das kann auch sein der Fall, das heißt, eine Person kann weder einen Sklaven befreien, weil es keine Sklaven gibt. Und sie kann auch nicht zweimal hintereinander fasten, weil sie zum Beispiel krank ist. Chronisch krank. Und drittens, sie ist so arm, dass sie nicht für andere Menschen 15 Sa' kaufen könnte. In diesem Fall entfällt die Kafara. In diesem Fall entfällt die Sühneleistung und die Person muss lediglich Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung bitten. Das heißt, sich Allah reuevoll zuwenden. In Bezug auf den genannten Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu, noch einmal, das ist der Hadith über den Mann, dem das passiert ist, und der Prophet hat ihm erklärt, was er zu tun hat, haben die Gelehrten darauf hingewiesen, dass man die Spende nicht für sich selbst beanspruchen darf, selbst wenn man arm ist. Laut den Gelehrten hat sich hier dies nur auf die eine arme Person der Belieferung bezogen und gilt nicht allgemein für alle armen Menschen. Das heißt also, wenn einem armen Menschen so etwas passieren würde und er würde die Datteln geschenkt bekommen oder andere Nahrung als für eine Kafara, dann müsste er sie einem anderen Menschen geben und darf sie sich nicht selbst geben. Was die Frau angeht, so wurde der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gar nicht über sie gefragt. Und deshalb hat er auch kein Urteil diesbezüglich gefällt. Außerdem kann man davon ausgehen, dass die Frau genauso arm war und ihre Sühne daher ebenfalls entfallen ist. Das ist der Normalfall. Weil die Frage ist, warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gar nicht nachgefragt über die Frau? Erstens, er wurde nicht danach gefragt. Und zweitens, ist mehr oder weniger unnötig, weil der Mann sagt schon, er kann sich das eine nicht leisten. Fasten kann er auch nicht, weil er Angst hat, ihm das Gleiche wieder passiert. Das beides gilt für die Frau ebenfalls. Die Frau wird genauso arm sein wie der Mann. Der Mann ist normalerweise der, der das Geld verdient. Und im dritten Fall, er kann auch sich die Sadaqa nicht leisten, die Kafara nicht leisten als Spende, als Nahrung. Dann wird es der Frau ebenfalls so ergehen. Insofern haben wir mit der folgenden Regel keinen Konflikt. Die Erläuterung darf nicht hinausgeschoben werden, wenn sie gerade jetzt benötigt wird. Das ist eine wichtige Regel, wie alle anderen Regeln auch wichtig sind. Das heißt auf Arabisch, لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. Das bedeutet, noch einmal, die Erläuterung darf nicht hinausgeschoben werden, wenn sie gerade jetzt benötigt wird. Auf unseren Fall übertragen, der Prophet a.s. wird von diesem Mann gefragt, was soll ich machen in meinem Fall? Und er sagt ihm, du sollst das machen, wenn du das nicht kannst, dann das, und wenn du das nicht kannst, dann das. Wenn also es eine Pflicht wäre, dass die Frau in diesem Fall eine Kafara leistet, obwohl der Mann sie nicht leisten könnte, also wenn es einen Unterschied gäbe zwischen Mann und Frau, dann müsste der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Moment diese Sache verdeutlichen. Weil jetzt braucht der Mann die Antwort auf die Frage, die er gestellt hat. Wenn der Mann weggeht, dann kann er nicht davon ausgehen, dass er noch einmal diese Antwort von woanders bekommen wird. Ja? Deswegen, die Erläuterung darf nicht hinausgeschoben werden, wenn sie jetzt gerade benötigt wird. Und deswegen, das gilt auch für jemanden, dem eine Frage gestellt in der Religion, und jemand braucht die Antwort jetzt. Es ist keine theoretische Frage, sondern die Frage braucht er jetzt in diesem Moment. Er muss wissen, darf er das oder darf er das nicht. Wenn man weiß, muss man ihm Antwort geben, damit er jetzt danach handeln kann. Warum haben wir jetzt mit dieser Regel keinen Konflikt? Weil der Mann grundsätzlich genauso zu behandeln ist wie die Frau. Wallahu a'lam. Wenn man diese Regel anwenden würde, würde sie zunächst bedeuten, wenn die Frau des Fragenden auch eine Sühne hätte leisten müssen, hätte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam dies in seiner Antwort erwähnen müssen. Denn der Zeitpunkt dafür war gegeben. Da er dies nicht tat, konnte der Fragende auch nicht davon ausgehen, dass seine Frau dasselbe tun musste wie er. Da der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ihr also nichts auferlegt hat, braucht sie auch nichts zu tun. Die folgende Regel kann hier nicht angewandt werden. Eine zweite Regel lautet, ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. Das bedeutet auf Deutsch übersetzt, also inhaltlich übersetzt, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam eine umfassende Aussage macht, ohne nachzufragen, obwohl es eine Wahrscheinlichkeit gibt, betrachten wir seine Aussage als umfassend. Noch einmal, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam eine umfassende Aussage macht, ohne nachzufragen, obwohl es eine Wahrscheinlichkeit gibt, betrachten wir seine Aussage als umfassend. Was bedeutet das? Das bedeutet ganz einfach, diese Regel bedeutet normalerweise, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam eine Aam-Aussage macht, in diesem Fall, er macht eine Aussage für einen Fragenden und der Fragende war der Mann und er fragte nicht nach der Frau. Der Mann fragte nach dem Mann und fragte nicht nach der Frau. Also deswegen, wenn der Gesandte eine allgemeine Aussage macht, ohne nachzufragen, obwohl es eine Wahrscheinlichkeit gibt. Was ist die Wahrscheinlichkeit? Es gibt die Wahrscheinlichkeit, dass die Frau ihr das Gleiche passiert, dass die Frau das absichtlich gemacht hat. Es kann aber auch sein, dass die Frau das dazu gezwungen worden ist. Richtig? Es kann, oder andersrum, eine andere Eigenschaft bei der Frau, es kann sein, dass die Frau die Möglichkeit dazu hat, diese Kafara zu machen. Und es kann aber auch sein, dass die Frau diese Möglichkeit zur Kafara nicht hat. Und die Antwort lautet, oder die Regel lautet, in diesem Fall, wenn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam eine allgemeine Aussage macht, ohne nachzufragen, obwohl es eine Wahrscheinlichkeit gibt, das heißt, es gibt die Wahrscheinlichkeit, dass die Frau entschuldigt oder unentschuldigt ist, betrachten wir seine Aussage als umfassend. Diese Regel, wenn wir sie anwenden würden auf diesen konkreten Fall, dann würde sie bedeuten, dass die Frau die Kafara leisten, leisten muss, beziehungsweise nicht leisten muss, unabhängig davon, ob sie gezwungen worden ist oder nicht gezwungen worden ist. Und diese Regel wenden wir in diesem Fall nicht an, haben wir gesagt. Warum? Weil der Prophet a.s. gar nicht gefragt worden ist nach der Frau. Sondern der Prophet a.s. wurde gefragt nach dem Mann. Sollte es sich in unserem Beispiel um einen Sklaven handeln, so sind manche Gelehrte der Ansicht, dass das Befreien eines Sklaven entfällt und ebenfalls das Spenden, weil ein Sklave nichts besitzt. Wenn allerdings sein Besitzer oder sein Eigentümer ihm etwas als seinen persönlichen Besitz hergibt, dann kann der Sklave je nach Möglichkeit die anderen beiden Sühnen ebenfalls leisten. Also das ist die Frage eben, ob der Sklave ein Eigentum hat oder kein Eigentum hat. Und er kann zwar Eigentum haben, aber sein Eigentum ist kein wirkliches Eigentum. Sein Eigentum ist nur, solange sein Eigentümer es ihm gewährt. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, man ba'a abdan walahu mal, famaluhu lil ba'i' illa an yashtaritahu al-mubta'. Das heißt, wer einen Sklaven verkauft, der Geld bei sich hat, so gehört dieses Geld dem Verkäufer. Es sei denn, der Käufer stellt dieses Geld als zusätzliche Bedingung. Stell dir vor, du kaufst einen Sklaven für 100.000 Euro und dieser Sklave hat ein Vermögen von 10.000 Euro. Dann, wenn man nicht weiter eingeht auf die Vertragsbedingungen, dann gehört, dass diese 10.000 Euro gehören dem Verkäufer. und der Käufer kann nicht im Nachhinein sagen, ich wollte aber auch sein Geld haben. Dann hätte er es als zusätzliche Bedingung stellen müssen. Und das weist darauf hin, dass er, dass der Sklave kein wirkliches Eigentum hat, sondern in Wirklichkeit gehört es seinem Eigentümer. Hiermit sind wir mit dem 7. Kapitel fertig und wir gehen über zum 8. Kapitel, welches lautet: Erlaubte, erwünschte und verpönte Taten während des Fastens. Erlaubte gemeint sind Mubah. Mubah-Taten sind Taten, für die man weder belohnt noch zur Rechenschaft gezogen wird. Erwünschte Taten sind Mustahab-Taten, das sind Taten, für die man belohnt wird, aber für dessen Unterlassung man nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Und verpönte Taten, das sind Makruh-Taten, das sind diejenigen Taten, für die man belohnt wird, wenn man sie unterlässt, aber nicht zur Rechenschaft gezogen wird, wenn man sie begeht. Erstens, den eigenen Speichel schlucken. Unter Übereinkunft der Gelehrten darf man den Speichel hinunterschlucken. Während des Fastens darf man auch seinen Speichel im Mund sammeln und herunterschlucken. Auch wenn man viel angesammelt hat, darf man es herunterschlucken. Denn es macht keinen Unterschied, ob man den Speichel nach und nach schluckt oder zuerst sammelt, ansammelt und dann schluckt. Gemäß der richtigeren Ansicht sollte man dies allerdings unterlassen. Das heißt, man sagt, es ist Makruh. Nimmt man aber, das ist ein anderer Fall jetzt, nimmt man aber seinen Speichel irgendwie aus dem Mund heraus und führt ihn dann wieder in den Mund hinein, dann ist es so, als würde man etwas zu sich nehmen. Daher ist die absolute Mehrheit der Gelehrten in diesem Fall der Meinung, dass das Fasten in diesem Fall gebrochen ist. Also wir haben zuletzt gesprochen über, dass wenn man den Speichel schluckt, ist es normalerweise kein Problem, es sei denn, man würde den Speichel aus dem Mund nehmen und dann wieder runterschlucken, dann ist das Fasten gemäß der absoluten Mehrheit der Gelehrten. Und wenn man sagt absolute Mehrheit allermeisten Gelehrten, dann meint man damit die vier Rechtsschulen alle und auch außerhalb, und es gibt nur 1, 2, 3 ganz wenige Ansichten, die es anders sehen. Es gibt aber auch einige Gelehrte, die der Ansicht sind, dass angesammelter Speichel und anschließend heruntergeschluckter Speichel zur Annullierung des Fastens führt, denn sie betrachten, was im Mund ist, als außerhalb des Körpers. Wenig Speichel dürfe man nur herunterschlucken, weil es zu schwer wäre, dies zu vermeiden. Man weiß, dass diese Meinung auch gibt. Das heißt, unter Übereinkunft ist es wann, wenn es normaler Speichel ist, der sich im Mund ansammelt und nicht viel wird. Wenn es allerdings viel wird, dann haben wir diese Meinungsverschiedenheit. Dritte Ansicht besagt, dass es Makruh ist, angesammelten Speichel zu schlucken, denn sie folgen der folgenden Regel: Wenn eine Sache auf der einen Seite Haram zu sein scheint und auf der anderen Halal, dann ist sie Makruh. Das ist eine Regel, die nicht von allen Gelehrten umgesetzt wird. Die sagen, wenn wir eine Sache haben, die nicht klar Haram ist und nicht klar Halal ist, und es gibt ein Argument für und dagegen, dann sagen wir, sie ist Makruh. Und das würde bedeuten, man soll die Sache unterlassen, um auf Nummer sicher zu gehen. Ein weiteres Beispiel für Makruh wäre, Kleidung zu tragen, die bei den Fußknöcheln endet. Kleidung zu tragen, also gemeint ist natürlich für einen Mann, dass er Kleidung trägt, die gerade beim Fußknöchel endet. Warum? Weil das Verbot des Propheten sallallahu alaihi wasallam besagt, dass alles, was unterm Knöchel ist, haram ist. Und er hat nicht davon geredet, und wir wissen, dass über dem Knöchel ist auf jeden Fall halal. Die Frage ist eben, wenn es genau darauf ist, an der Grenze ist, dann ist ein Argument zu sagen halal und ein Argument zu sagen haram. Und deswegen ist es ein Beispiel dafür zu sagen, dass es Makruh ist. Also, meint man, dass dies erlaubt sei, das heißt das Tragen des Kleides für den Mann bis zu den Fußknöcheln, könnte man einwenden, dass lediglich Kleider über den Knöcheln erlaubt sind. Denn der Hadith, der das erlaubt, der die Kleider erlaubt, erlaubt sie bis über den Knöchel und nicht bis zu den Knöcheln, bis über den Knöcheln. Meint man hingegen, dies sei verboten, haram, könnte man einwenden, dass das Verbot von Kleidern unterhalb der Knöchel spricht. Also von Kleidern unterhalb der Knöchel spricht. Insofern sagen manche Gelehrte, dass das Tragen von Kleidern bis zu den Fußknöcheln makruh ist. Bei solchen Angelegenheiten wundern sich manchmal Islamstudenten und behaupten, dass es hierfür keinen Beweis gäbe. Denkt dran, dass das, was auch letztes Mal schon gesagt haben, dass manche Leute sagen, für das gibt es keinen Beweis. Und sie denken, dass ein Beweis immer nur eine Aya ist oder ein Hadith des Propheten s.a.w. ist. Und sie denken, dass Makruh benötigt einen Hadith, der besagt, diese Sache ist Makruh. Das stimmt nicht. Man muss aufpassen, welcher Gelehrte spricht und welchen Grundsatz er anwendet. Und wenn er davon überzeugt ist, dass die Definition von Makruh diese ist, die wir gerade eben erwähnt haben, dann sollst du ihn, wenn überhaupt, kritisieren, wenn er sich nicht an seine Regeln hält. Aber nicht, wenn er nicht deinen Regeln folgt. Wenn du sagst, Makruh ist für mich nur etwas, wofür es einen klaren Hadith gibt, der sagt, das ist Makruh, das ist deine Sache. Aber du kannst nicht jemandem anderes, der es anders, der anders definiert hat, ihm vorwerfen, dass er nicht deiner Definition folgt. Sollten allerdings im Speichel Essensspuren sein, muss man diesen Speichel auf jeden Fall ausspucken und den Mund ausspülen. Tayyib, Nasenschleim. Auf Arabisch Nukhama. Nasenschleim ist von zweierlei Art. Die erste Art, er ist flüssig wie Wasser. Wie eine Person, die erkältet ist, bei ihm läuft die Nase, wie man sagt. Diese Art von Schleim hat keinen Einfluss auf die Gültigkeit des Fastens. Das heißt also, wenn er es schluckt von der Nase direkt in den Magen oder ob es in den Mund geht und er es danach runterschluckt, es hat keinen Einfluss auf die Gültigkeit des Fastens. Das Fasten bleibt also gültig. Das ist also der normale Nasenschleim, der ist zum Beispiel, wenn man erkältet ist. Die Nase läuft, wie man sagt. Die zweite Art von Nasenschleim, er besteht aus einem Stück schleimiger, dickflüssiger Masse. In diesem Fall unterscheidet man drei Situationen voneinander. Erste Situation, der Schleim verlässt den Mund und wird dann wieder eingeführt. In diesem Fall ist das Fasten nach dem Schlucken ungültig. Weil sogar beim Speichel ist es ungültig, dann erst recht beim Nasenschleim. Zweiter Fall, man schluckt ihn direkt hinunter, ohne dass er vorher in den Mundraum gelangt. Direkt. Unter Übereinkunft der Gelehrten bleibt das Fasten gültig. Und die Meinungsverschiedenheit gibt es im dritten Fall. Und das ist auch wichtig, dass man immer weiß, wo ist genau die Stelle, wo die Gelehrten unterschiedlicher Meinung sind und wo sind sich die Gelehrten darüber einig. Der dritte Fall ist, dieser Nasenschleim gelangt in den Mund und danach schluckt man ihn herunter. Schleim in den Mund, dieser dickflüssige, und danach schluckt man ihn herunter. Der Gelehrte sagt, stärker ist allerdings diejenige Ansicht, dass das Fasten in diesem Fall ungültig wird. Und das ist auch die Ansicht der meisten Gelehrten. Dasselbe gilt für den Schleim, dasselbe, also die gleiche Unterscheidung und so gilt für den Schleim, der auch vom Brustbereich kommt, wenn man zum Beispiel hustet. Essen kosten. Denkt dran, wir sind bei Sachen, die erlaubt sind, beziehungsweise erwünscht sind, beziehungsweise verpönt sind. Wie geht man damit ihnen um? An diesem Fall hat es trotzdem gepasst, dass man diese Fallunterscheidung über den Nasenschleim erwähnt. Warum? Weil er meistens von der Art ist, dass das Fasten nicht ungültig wird, weil man meistens das nicht in den Mund nimmt, zuerst runterschluckt, sondern meistens schluckt man das direkt, wenn man es schluckt. Drittens, Essen kosten. Essen ohne Grund zu kosten, sagen eben manche Gelehrte, ist auch wieder Makruh. Warum ist es Makruh? Weil man sich dadurch in die Nähe vom Haram begibt. Und es kann sehr leicht passieren, dass man etwas runterschluckt. Und wenn man etwas kostet, jetzt pass auf, was der Gelehrte sagt, wenn man etwas kostet und dann aus Versehen runterschluckt, etwas kostet und dann aus Versehen runterschluckt, sagt er, ist das Fasten bei allen Gelehrten ungültig geworden. Warum? Weil man hat das selbst verursacht. Ist nicht aus Versehen passiert, dass ich meine Hand genommen habe und Essen in den Mund geführt habe und dann aus Versehen geschluckt habe. Und dann, dieser ganze Prozess, ich hätte ihn gar nicht machen dürfen. Ich habe mich in die Nähe von Haram begeben, also muss ich auch die Konsequenzen davon tragen, wenn ich etwas Haram dann gemacht habe. Spült man den Mund allerdings sofort ohne Hinunterschlucken aus, ist das Fasten nach der richtigeren Ansicht gültig. Weil man hat es ja nicht geschluckt. Kaugummi kauen. Es gibt unterschiedliche Arten von Kaugummi und sie werden auch zu unterschiedlichen Zwecken gekaut. Kaugummis, die sich auflösen und zum Beispiel Geschmacksstoffe abgeben, führen beim Herunterschlucken des mit dem Stoff des Kaugummis vermischten Speichels zur Ungültigkeit des Fastens. Das ist auch der Normalfall bei Kaugummi, so wie wir ihn kennen. Anders ist es der Fall, wenn sie zum Beispiel nur den Speichelaustritt provozieren. Das heißt also, man kaut Kaugummi und provoziert dadurch den Speichelaustritt. Ja? Also man macht das zum Beispiel weil aus Langeweile. Ja? Aber man macht das, um seine Mundmuskulatur zu stärken oder was auch immer. Und diese Kaugummis geben keinen Stoff ab. Zum Beispiel, weil der Mund aus medizinischen Gründen feucht bleiben muss. In diesem Fall wird natürlich nichts ungültig, wenn man davon von dem Kaugummi nichts runterschluckt. Aber wenn man natürlich von diesem Kaugummi etwas verspürt in der Kehle, auch wenn es nicht nährstoffhaltig ist, dann wird natürlich das Fasten ungültig, wie wir bereits gesagt haben. Ebenfalls, wenn jemand verheiratet ist und seine Frau küsst, so ist das Küssen für den Fastenden haram, wenn es den Fasten stimuliert und so erregt, dass er nach Geschlechtsverkehr verlangt. Oder wenn das zu seinem geschlechtlichen Höhepunkt führt. Makruh ist es dann, wenn es den Fasten zwar stimuliert, allerdings nicht so sehr wie im ersten Fall. Und sollte der Fasten sich im Griff haben, ist es Mubah. Dies ist beispielsweise beim Küssen eines Kindes oder der Eltern der Fall. Oder auch, wenn man seine eigene Frau küsst, weil sie traurig ist und man sie damit aufmuntern möchte. Insofern muss man unterscheiden, auch das, was über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden ist, darf man nicht absolut sehen. Denn wie Aisha radiallahu ta'ala anha sagte, وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَحُ. Das heißt, wer von euch hat sich schon unter Kontrolle wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Lügen, üble Nachrede, beleidigen und fluchen. Sechster Punkt. Während und außerhalb des Fastens soll der Fastende auf jeden Fall das Lügen, Beleidigen, Fluchen und die üble Nachrede, Riba, unterlassen. Besonders während des Fastens soll er sich von diesen Taten fernhalten. Denn wie gesagt, der Fastende hält sich zurück vor Dingen, die ihm eigentlich halal und erlaubt sind. Warum? Damit er seinen eigenen Nafs kontrollieren lernt. Und wenn er jetzt etwas macht, was haram ist, dann ist es genau das Gegenteil von dem, was durch das Fasten erzeugt werden sollte. Das Lügen, Beleidigen und Verfluchen gehört nicht zu den guten Eigenschaften. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith von Abu Darda radiallahu ta'ala anhu: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. Die Fluchenden werden am Tage der Auferstehung weder Fürsprecher noch Zeugen sein. Was bedeutet es, Fürsprecher zu sein? Fürsprache einzulegen weist darauf hin, dass Allah Azza wa Jal mit einem zufrieden ist. Und wenn Allah Subhanahu wa Ta'ala einem keine Fürsprache gewährt, ist das ein Problem für diese Person. Allah sagte Subhanahu wa Ta'ala, Quran al-Karim: يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا. An jenem Tag nützt die Fürsprache nicht, außer durch denjenigen, dem es der Allerbarme erlaubt und mit dessen Worten er zufrieden ist. Deswegen sollte der Muslim sich daran gewöhnen, immer Gutes zu sprechen oder zu schweigen. Und auf keinen Fall ein Mensch sein, der immer flucht. Und mit Fluchen ist auch gemeint beleidigen. Das ist das Gleiche. Dasselbe gilt für denjenigen, der Zeuge sein darf. Also noch einmal, der Prophet hat gesagt, die Fluchenden werden am Tag der Auferstehung weder Fürsprecher noch Zeugen sein. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala über die Zeugen? Allah subhanahu wa ta'ala bringt uns im Koran Karim bei, dass man die Zeugenaussage nur akzeptieren darf als Richter von einer Person, mit dessen Aussage man zufrieden ist. Das heißt, die Person hat keinen Grund aufzuweisen, warum man seine Aussage verweigern sollte. Sie ist eine redliche Person, auf Arabisch Adl. Oder unbescholten, nach dem auf Deutsch sagen. Allah sagt im Koran: فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَى. Wenn es keine zwei Männer sein können, dann sollen es ein Mann und zwei Frauen sein, mit denen als Zeugen ihr zufrieden seid. Jetzt passt mal auf. Also Allah Azza wa Jal verlangt vom Richter, dass er nur die Aussagen akzeptieren soll von Leuten, mit denen der Richter zufrieden ist. Und wer ist Richter Yawm al-Qiyamah? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal wird auch nur Fürsprache und auch nur Zeugenaussagen akzeptieren von Menschen, mit denen Allah zufrieden ist, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sagen die Ulama, sind die Aussagen der Sahaba radiallahu anhum alle akzeptabel und müssen alle akzeptiert werden. Warum? Weil Allah Azza wa Jal ist mit ihnen als Ganzes zufrieden. Allah sagte: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Die vorausgeeilten Ersten von den Auswanderern und den Helfern und diejenigen, also die vorausgeeilten Ersten, das sind die Muhajirun. Und die Helfer, das sind die Ansar. Und diejenigen, die ihnen auf beste Weise folgen, das sind wir, inshallah ta'ala. Allah hat Wohlgefallen an ihnen und sie haben Wohlgefallen an ihm. Also, wenn Allah mit ihnen zufrieden ist, müssen wir auch mit denjenigen zufrieden sein, mit denen Allah zufrieden ist. Und deswegen sagen die Gelehrten, die Aussagen der Sahaba radiallahu anhum, alle ihre Aussagen sind zu akzeptieren, im Sinne von, wenn sie etwas überliefern, sie sind vertrauenswürdige Überlieferer. Vielen Muslimen fällt es einfach, nicht zu essen und nicht zu trinken. Allerdings fällt es ihnen schwer, jene Sünden zu unterlassen, die mit der Zunge gemacht werden. Deswegen meinten manche unserer vorausgegangenen rechtschaffenen Muslime, dass das Essen und Trinken zu unterlassen die einfachste Form des Fastens ist. Hingegen sind die anderen Formen des Fastens nicht für jeden so einfach, Deswegen soll jeder Muslim Allah fürchten und sich bewusst machen, dass Allah uns in jeder Situation sieht und vor ihm nichts verborgen ist. Man sollte sein Fasten vor all jenen Dingen schützen, die es beeinträchtigen oder die Belohnung des Fastens verringern können, damit das Fasten von Allah vollständig angenommen wird. Der Fastende soll sich auch mit dem Gedenken Allahs, dem Lesen des Koran und dem Verrichten vieler freiwilliger Gebete beschäftigen, denn unsere vorausgegangenen rechtschaffenen Muslime hielten sich während des Fastens viel in den Moscheen auf, um ihr Fasten zu bewahren und vor übler Nachrede zu schützen. Sünden führen dazu, dass sich die Belohnung des Fastenden verringert. Und derjenige, der sich Sünden auflädt, läuft Gefahr, dass sein Fasten nicht angenommen wird. Allah subhanahu wa ta'ala macht uns das ganz klar in einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar sagt der Prophet alaihi salatu wasallam: Man lam yada' قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Das bedeutet, wenn jemand die Falschaussagen während des Fastens nicht unterlässt. Falschaussage ist eine Aussage einer Person, sie behauptet, sie war Zeuge von einer Sache und dann sie lügt, sie sagt, macht eine falsche Aussage. Vor Gericht zum Beispiel. Und das ist ein Beispiel für eine Sünde, für eine schwierige, eine schwere Sünde mit der Zunge. Also wer die Falschaussagen während dem Fasten nicht unterlässt und es auch nicht unterlässt, danach zu handeln, macht etwas haram, er weiß, diese Aussage ist haram, handelt trotzdem danach. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer das nicht unterlässt, so sollst du wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala dein Fasten nicht braucht. Er braucht es nicht, dass du nicht isst und nicht trinkst. Das braucht er nicht. Und deswegen soll man, und dieser Hadith ist ein starker Hinweis darauf, und sehr deutlich, dass Allah Azza wa Jal das Fasten solch einer Person nicht akzeptiert. Und das wissen wir natürlich nicht mit Gewissheit, wie Allah letztendlich urteilen wird. Aber dieser Hadith ist ein deutlicher Beweis dafür, dass Sünden Grund dafür sind, dass das Fasten nicht akzeptiert wird von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dass die üble Nachrede oder die Falschaussagen, Shahadat al-Zur, das hat nichts zu tun mit Essen und Trinken, sondern hat zu tun mit Sünden, die man mit der Zunge begeht. Und natürlich gilt das auch für andere Arten von Sünden. Was ist mit Riba, übler Nachrede überhaupt gemeint? Gemeint ist, dass man über einen Muslim etwas sagt, das der Wahrheit entspricht, aber dieser Muslim mag nicht, dass über ihn geredet wird. Dein Bruder hat etwas getan und du weißt, dass er das getan hat, aber er mag nicht, dass du anderen Leuten das erzählst. Und du machst es trotzdem und du sagst die Wahrheit, das ist Riba und Haram. Dazu gehört zum Beispiel zu sagen, dass jemand fett ist, dick ist, zu kurz geraten ist, behindert ist, einäugig ist. Ja, das können alles Tatsachen sein. Aber wenn du das sagst, der so und so, der ist behindert, gehbehindert zum Beispiel oder ähnliches. Und es gibt nur wenige Fälle, in denen so etwas erlaubt ist. Aber grundsätzlich ist es verboten. Sollte man bei solcher Rede sogar lügen, hat man natürlich zwei Sünden auf sich geladen, die Riba und auch noch das Lügen, Al-Kadhib. Zur üblen Nachrede, sagt der Gelehrte, gehört auch, über jemanden zu sagen, der ist zu voreilig. Oder der Imam so und so, seine Stimme ist nicht so schön wie die Stimme von dem anderen. Oder er macht zu lang oder zu kurz oder irgendwas. Alles, was der Wahrheit entspricht, aber diese Person nicht gerne möchte, dass man das darüber sagt. Andere Stimmen und Dialekte zu imitieren, zählt ebenfalls zur üblen Nachrede. Üble Nachrede bezieht sich nicht nur auf das Sprechen. Auch Bewegungen, durch die man andere nachmacht, gehört dazu. In der üblen Nachrede befindet sich nichts Gutes. Vielmehr ist sie ein schlechter Charakterzug. Unter Übereinkunft der Gelehrten gehört sie zu den großen Sünden. Ganz besonders schlimm ist es, wenn sich die üble Nachrede auf Gelehrte bezieht. Als die Heuchler sich über diejenigen Sahaba radiallahu anhum lustig gemacht haben, die den Koran auswendig kannten, die haben über sie gesagt, nach einem Feldzug haben sie gesagt, wir haben niemanden vorgefunden, der feiger war als die unser Qurra, das heißt diejenigen, die den Koran auswendig kennen. Wir haben sich über sie lustig gemacht. Als sie sich über sie lustig gemacht haben, hat Allah subhanahu wa ta'ala sie als Ungläubige bezeichnet. Allah sagte subhanahu, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبْ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Und wenn du sie fragst, werden sie ganz gewiss sagen, wir haben nur schweifende Gespräche geführt und gescherzt. Wir haben es nicht eigentlich ernst gemeint. Sag, habt ihr euch denn über Allah und seine Zeichen und seinen Gesandten lustig gemacht? Entschuldigt euch nicht, ihr seid ja ungläubig geworden, nachdem ihr den Glauben angenommen hattet. Wenn sogar das Aussprechen von Talaq als Scherz, als Talaq gewertet wird, auch wenn die Person das nicht so gemeint hat, dann wie sieht es aus, wenn jemand sich lustig macht über seine Religion oder über den Koran oder im schlimmsten Fall über Allah subhanahu wa ta'ala selbst. Die Menschen begehen oft üble Nachrede, ohne dass sie es sich bewusst machen und ohne es zu merken. Sie sagen beispielsweise, die Richter sind ungerecht. Oder die Gelehrten haben keine Ahnung. Sie kennen sich nicht aus. Die Leute aus der Stadt so und so sind schroff. Diese Pauschalisierungen. Wer solche Aussagen tätigt, hat gegenüber allen Richtern, Gelehrten bzw. Leuten, über die er geredet hat, üble Nachrede begangen. Wie will diese Person das jemals rechtfertigen? Abu Huraira radiallahu anhu sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes sagte: Innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Abu Huraira berichtet, dass der Prophet gesagt hat sallallahu alaihi wasallam: Wahrlich, der Diener spricht manchmal Worte aus, die Allahs Zufriedenheit verursachen, denen er aber keine große Aufmerksamkeit schenkt, wodurch Allah ihn aber um Rangstufen erhöhen wird. وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمْ. Und wahrlich, der Diener spricht manchmal Worte aus, die Allahs Zorn verursachen, obwohl er ihnen keine große Aufmerksamkeit geschenkt hat, durch die er aber in den Abgrund der Hölle gestürzt wird. Der Hadith ist Sahih al-Bukhari überliefert worden. Wie geht man aber damit um, wenn jemand einen attackiert und angreift? Wenn jemand beleidigt wird, so hat uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine schöne Anweisung gegeben. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: As-siyamu junnah, fala yarfuth wala yajhal, wa in imru'un qatalahu aw shatamahu, falyaqul inni sa'imun marratayn. Das Fasten ist ein Schutz vor der Hölle. Deswegen soll man währenddessen nichts Übles reden und auch niemanden angreifen. Und sollte jemand einen bekämpfen oder beleidigen, soll man zweimal sagen, ich faste. Ebenfalls, liebe Geschwister, zu den Sachen, die Sunna sind, gehört es, dass man die Mahlzeit vor der Morgendämmerung möglichst hinausschiebt. Und das ist der letzte Punkt, damit enden wir heute inshallah ta'ala. Und zwar geht es um die Sahur-Mahlzeit. Die Mahlzeit heißt Sahur und sie kommt vom arabischen Wort Sahar. Und dieser Begriff Sahar ist der gleiche Wortstamm oder hat den gleichen Wortstamm wie auch das Wort Sihr. Und der Zusammenhang zwischen all diesen Dingen ist, dass es Dinge sind, die nicht klar sind. Und Sihr ist Sihr, warum? Weil die Ursachen dafür den meisten Menschen verborgen sind. Und Sahar in der Nacht ist deswegen Sahar, weil man diese Zeit sehr schwer erkennen kann. Denn wenn es langsam hell wird, ist es schon Fajr. Also es ist die Zeit vor dem Fajr. Manche Gelehrte sagen, das letzte Sechstel der Nacht. Und die Mahlzeit, die man einnimmt, nennt man Sahur. Und es ist Sunnah, dass man sie, wie gesagt, circa im letzten Sechstel der Nacht einnimmt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Tasahharu fa'inna fis suhuri baraka. Das heißt, ihr sollt die Sahur-Mahlzeit einnehmen, denn in der Sahur-Mahlzeit befindet sich Segen, Baraka. Und Baraka heißt Gutes und Vermehrung. Baraka ist Gutes und Vermehrung. Das heißt, wenn du sagst, oh Allah, segne das und das, dann meinst du damit, erhalte das Gute, was darin steckt, und vermehre es noch. Dieser Hadith, wenn wir ihn so nehmen würden, wie er ist, wäre ein Befehl des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen würde man denken, dass man Sahur machen muss und dass es Pflicht ist und Wajib ist und Fard ist. Aber das ist nicht der Fall unter Übereinkunft der Gelehrten. Alle Gelehrten sind sich darüber einig, dass die Sahur-Mahlzeit nicht Fard ist. Warum? Weil die Regel lautet, eine Anordnung ist grundsätzlich als Pflicht zu verstehen, als Wajib zu verstehen, es sei denn, etwas weist darauf hin, dass das gar nicht der Fall ist. Und das haben wir in diesem Fall, hier ist der Fall. Warum? Weil der Prophet ﷺ hat gesagt, Tasahharu, das heißt, nehmt die Sahur-Mahlzeit ein, denn in der Sahur-Mahlzeit ist Segen. Als wollte er dir sagen, du sollst sie einnehmen, um den Segen zu bekommen. Wenn du aber nicht willst, dann brauchst du sie auch nicht einnehmen. Das nennt man auf Arabisch Sarif. Das heißt, dieser zweite Teil, Fa'inna fis Suhuri Baraka, ist ein Sarif. Das heißt, es ist derjenige Teil des Satzes, der uns zu verstehen gibt, dass diese Anordnung nicht als Pflicht gemeint ist. Denn Anordnungen können ja auch empfehlenden Charakter haben, wie es in diesem Fall ist. Tayyib. Dieser Hadith ist natürlich ein Beweis dafür, dass ein Muslim immer die Ursachen in Anspruch nimmt. Kann ich sagen, ich vertraue auf Allah beim Fasten und mache nichts dafür. Und also eben Sahur-Mahlzeit einnehmen, dann wird es ihm das Fasten sicherlich einfacher fallen. Zayd radiallahu anhu sagte, Tasaharna ma Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Thumma qal, Anas. Also, ich lese auf Arabisch, Thumma qal Anas, Qultu li Zaydin, Kam kana bayna al-adhani wa s-suhuri, Qala qadru 50 Aya. Zayd radiallahu anhu sagte, wir pflegten mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam die Sahur-Mahlzeit einzunehmen. Daraufhin sagte Anas, wie viel Zeit war zwischen dem Adhan vom Fajr und der Sahur-Mahlzeit? Daraufhin sagte er, ungefähr 50 Ayat. In diesem Hadith sind zwei Informationen drin, die wertvoll sind, liebe Geschwister. Die erste Information ist, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, ihm war es nicht zu schade, aufgrund seines großartigen Charakters, dass er mit seinen Freunden zusammen gegessen hat. Und dass er mit seinen Gefährten zusammen, den Sahaba radiallahu anhum, sein Essen geteilt hat und dass er mit ihnen die Sahur-Mahlzeit eingenommen hat. Und die zweite Sache, die wir daraus lernen, ist, dass die Sahaba radiallahu anhum, sie hatten ja damals keine Uhren gehabt, sie hatten die Zeitangaben anders gemacht. Aber aufgrund ihrer großen Verbundenheit mit dem Koran al-Karim haben sie die Zeitangaben gemacht mit Ayat. Wie lange braucht man normalerweise, um 50 Ayat zu lesen? Das ist die Zeit, die er als Maßstab verwendet hat. Subhanallah. Ja. Und auch gibt es andere Hadithe dafür, viele. Ja. Und das ist wirklich, also jemand, der mit dem Koran lebt, das heißt, den Koran sehr viel liest, er weiß, wie lange er braucht für diese Sura und für diese Ayat und pro Seite. Und er kann wirklich den Leuten sagen, wenn er beschäftigt ist, fragt, wie lange brauchst du? Und sagt, ach, nur noch 10 Seiten. Wenn derjenige, der gefragt hat, Bescheid weiß, wie lange man braucht für eine Seite, sagt er, okay, Problem. Das reicht mir als Zeitangabe aus. Ich brauche nicht unbedingt eine Minutenangabe. 10 Seiten? Okay, 10 Seiten. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam war mit seinem Witr-Gebet spätestens zu Beginn dieser Zeit schon fertig. Das heißt, er hat sie nicht hinausgeschoben bis zum letzten Augenblick, auch wenn es erlaubt ist. Und diese Zeit nennt man Sahar, wie wir gesagt haben. Und diese Zeit Sahar, nach manchen Gelehrten, ist sogar besser, dass man der Zeit Allah um Verzeihung bittet, als dass man betet. Weil Allah Azza wa Jalla sagte, Subhanahu wa Ta'ala, As-Sabirin, was-Sadiqin, wal-Qanitin, wal-Munfiqin, wal-Mustaghfirin bil-Ashar. Allah Subhanahu wa Ta'ala erwähnt Eigenschaften von Leuten, die er lobt. Die Standhaften und die Wahrhaftigen, die demütig Ergebenen und diejenigen, die ausgeben, und die im letzten Teil der Nacht um Vergebung bittenden. Surat Al-Imran, Vers Nummer 17. Machen wir an dieser Stelle Stopp, auch wenn wir dieses Kapitel nicht ganz zu Ende gebracht haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.